Dzisiaj ją fuck la police, bullen werden in den Ghettos auf dem Asphalt zersieht. Welcher Bastard will beef, ey, yo fuck la police. Ich schieß Cops in ihre Fresse, das ist Hustler Musik. Hustler Musik, Hustler Musik, Hustler Musik. Schluss mit Internet, Rambos battlen, die Most Wanted bei Interpol, Schwamm Connection. Geh weg, jetzt mach das Killer Kommando Action. Bikini Bottom Mafia, internationaler Gangster. Die Regierung hat mich eingestuft als Kapitalverbrecher. Die Kripo waltet im Mittel mit Spionage Equipment. Währenddessen bringen wir die Kilos Gras mit den Schiffen. Mio stapelt zum Himmel, mach Millionen mit Schnee und Gras. Fick das Polizeipräsidium und das Drogendezernat. Wir kicken am Penner, das Crack in der Tüte. Stimmen dein Auftritt und bängen dich weg von der Bühne. Hängen und taggen an Züge, checken das Grüne. Member mit Gang-Attitüde. Gangster mit Hot Credibility, ich bin wie Sonny Black, Big Boss im Ghetto. Deutschrapper sind alle V-Männer wie dieser Johnny Depp und Donny Brasco. Ich generiere mit meinem Kunden Stammgewinn und werd ständig abgehört, so wie die Bundeskanzlerin. Yo, wir schmeißen Molotovs, während ihr Tränengas benutzt. Kicke Bullen fressen auf den Bordsteinschädel, Basisbruch. ACAB, Note, wenn wir Salben aus Pumpkins feuern. Hier tragen die Dreckskopf sogar Masken aus Paranoia. Fuck the Police, ich fick das Zeug der Pusherschwamm. Und wenn ich will, dann landen Bullen selbst im Zeugenschutzprogramm. ACAB, wir zerficken Dreckskopf, schusssichere Westen gegen Headshots. ACAB, yo, der gelbe Gangschwamm, Schwamm Connection bringt dich mit der Handgun. ACAB, ACAB, fuck the Police. ACAB, ACAB, fuck the Police. Jetzt sind der Ghetto Gangster, SpongeBob, Berettas. ACAB, all Cops are bastards. Mafia G, say yo, fuck the Police. Bullen werden in den Ghettos auf dem Asphalt zersiegt. Welcher Bastard will beef, ey, yo, fuck the Police. Ich schieß Cops in ihre Fresse, das ist Hustler Musik. Hustler Musik, Hustler Musik, Hustler Musik. Haltet die MP5 auf Menschen, die von uns raus in den Ghettos. Ein Schutzgefecht mit ein paar Special Einsatzkräften. Ballern auf FBI-Agenten. Latino Drug Dealer pushen die Indoor-Pflanze. Bullets auf Informanten. Bikini Bottom, man sieht hier die Ghetto G's zwischen den Leichen der Bullen, den Quivo-Pflanze. Hustler Business, Straßendeals mit 30 Kilo Cannabis im Army Jeep. Die AK ist mein wasserdichtes Alibi. Panzerglas im Hammer, Ballermann im Hammer. Und im Kofferraum mehr Koks als in der Asservatenkammer. Mit versteckten Kofferkanonen, Zivilbullen werden bei verdeckten Operationen zerfetzt von Schockerpatronen. Ich bin Gangsterboss wie Capone. Die starren panisch ins Pumpkin-Rohr. Ich hab mehr Bullen getötet als ein spanischer Matador. Tonnen in den Lieferwagen, Stoffdicken in Tiefgaragen, Dieselstraßen. Yo, wir schmeißen Bomben ins Police Department. Fuck la Police aus der Handgun-Patron. Hustler Musik ist mit Gang-Ambition. Business mit den aktierten Membern aus Guantanamo Bay macht Geschäftsredaktion. Ungefähr 60 Millionen, lokal und weltweit vernetzt. East und West Side besetzt, beliefer die Menschheit mit Crash. Stabil im Geldspeicher, Stacks, Plankton, Weed, Milliardär, Visionär, Magazin im Gewehr. Yeah, ACAB, wir zerficken Dreckskopf, schusssichere Westen gegen Headshots. ACAB, yo, der gelbe Gangschwamm, Schwamm Connection bringt dich mit der Handgun. ACAB, ACAB, fuck the Police. ACAB, ACAB, fuck the Police.